Wolfgang Stufelesser über die Zukunft von Facebook, die noch lange nicht gesichert ist. Schließlich unterliegen Trends in der digitalen Welt besonderen Gesetzen. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Humer vom Arbeitsbereich Internetsoziologie an der Universität der Künste in Berlin. Guten Tag, Herr Humer. Hallo, guten Tag. Facebook feiert ja heute den 10. Geburtstag. Ist das eigentlich im Computer- und Internetzeitalter noch jung oder schon alt oder vielleicht sogar steinalt? Das ist eine sehr, sehr alte Angelegenheit schon. Ist ja auch nichts mehr, was jetzt wirklich so angesagt ist wie in den Anfangsjahren. Aber trotzdem hat man ja viel dafür getan, dass es einigermaßen jung bleibt. Eindrücke von Nutzern haben wir gerade schon gehört. Wie erklären Sie die Bedeutung von Facebook für die Gesellschaft? Inwiefern hat das Netzwerk die Welt und nicht nur die digitale Welt verändert? Also ganz wichtig ist meines Erachtens neben der Technik selber, also dass einfach Digitaltechnik bereitsteht, ohne die ja so ein Service gar nicht denkbar wäre, auch die Verfügbarmachung im Sinne der Brauchbarkeit. Also man hat einfach ein Angebot geschaffen, das Menschen auch ohne große Vorkenntnisse leicht nutzen können. Die Erfolge sind direkt sichtbar und bei Facebook ist natürlich auch noch ganz besonders zu bemerken, dass je mehr man macht, desto mehr Erfolg und desto mehr Ertrag hat man ja auch. Das heißt, das sind ganz simple Ideen eigentlich, aber die in dieser Kombination sind schon ungeheuer schlagkräftig. Und das macht natürlich auch die Besonderheit eines solchen Netzwerkes aus. Es gibt auch sicherlich andere, die das ähnlich probiert haben, aber ich glaube, diese Kombination war sicherlich mit Abstand die erfolgreichste. Sie haben eben gesagt, Facebook ist vielleicht gar nicht mehr so angesagt. Ist Facebook denn 10 Jahre nach dem Start noch cool und zeitgemäß? Na, es hat sich schon deutlich gewandelt, dass man heutzutage immer mehr sieht und das auch hört, wenn man Interviews mit den Nutzerinnen und Nutzern macht, dass es eher etwas geworden ist, wo man eigentlich dabei sein muss und weniger, wo man dabei sein will. Also dieser Trend, dieser Reiz des Neuen, diese anfängliche Begeisterung, die hat sich so ein bisschen gewandelt. Für ein Projekt wie Facebook ist es natürlich auch wünschenswert, weil dadurch, dass man jetzt quasi genutzt werden muss, ist es natürlich ein sehr wichtiger Punkt auch für die weitere geschäftliche Zukunft. Man könnte ja auch längst wieder out sein und dann würde das schöne Strohfeuer schon wieder verpufft sein. Aber das ist, glaube ich, so der markanteste Wandel. Also früher war es echt die Begeisterung, echte Emotion, die dahinter steckte und heute ist es wirklich eine Notwendigkeit. Man verpasst einfach was, wenn man in weiten Teilen nicht dabei ist. Ja, bei Ihnen fiel eben schon das Wort Geschäft. Welche Rolle spielt denn der Kommerz bei Facebook? Ja, eine ganz große. Man darf sich da immer keine Illusionen machen, wenn ein Start-up immer größer wird und Millionen eingeworben werden, um diese Firma dann auch weiter wachsen zu lassen. Auf Platz 1 steht immer der Profit. Das ist nun mal einfach so. Das ist kein karitatives Modell. Das hat auch nicht im Kern irgendwelche gesellschaftsverbessernden Antriebe oder sowas. Das mag man immer schön sagen, aber es geht um Profit. Das ist auch nicht verwerflich. Das ist der Sinn vom Wirtschaftsunternehmen. Pünktlich zum 10. Geburtstag hat der US-Geheimdienst NSA Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Konten untersucht wurden. Bei Facebook sollen es rund 5.000 gewesen sein. Haben Sie den Eindruck, dass die Spitzelaffäre die Nutzung verändert hat oder zeigen sich die meisten User weiter unbeeindruckt? Also mein Eindruck ist, dass das die Menschen relativ wenig bewegt. Das ist mehr etwas gewesen, dass durch die Aussagen von Edward Snowden Dinge deutlicher geworden sind, dass man also nicht mehr so dieses Stochern im Nebel hatte, dieses Abstrakte, wo man nicht so genau wusste, passiert da wirklich was, warum sollte man eigentlich bei mir und so weiter. Also es war ja alles immer sehr diffus. Das hat es jetzt deutlich gemacht und konkretisiert, aber das hat meines Erachtens eher zu einem besseren Verständnis geführt, aber nicht zu einer besseren Praktizierung von Sicherheit im Internet nutzen. Schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Wo sehen Sie Facebook in 5 oder 10 Jahren? Also ich denke, in 5 Jahren werden wir immer noch mit Facebook zu tun haben. Ob die Firma dann noch so heißt oder genauso aufgestellt ist wie jetzt, das ist sicherlich extrem spekulativ. Aber die Idee und auch das Grundkonzept ist so dermaßen mächtig, dass wir da also in den nächsten Jahren noch viel mit zu tun haben. Ich denke, es wird noch stärker in Richtung Mobilität gehen und es wird auch noch stärker in Richtung Ubiquität gehen. Das heißt, Allgegenwart von sozialen Netzwerken, Ausdehnung auch auf andere Lebensbereiche, zum Beispiel ins Auto, zum Beispiel in Geräte, die heute noch gar nicht dafür genutzt werden und auch die Grenzen zwischen Privat und Arbeit und bestimmten Angeboten, Services, das wird alles weiter verwischen und soziale Netzwerke wie Facebook werden da sicherlich eine entsprechende Rolle spielen. Herr Humer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das soziale Internetnetzwerk Facebook feiert heute seinen 10. Geburtstag. Einschätzungen zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Internetsoziologen Stefan Humer. Und ob noch cool oder nicht, über unser Programm können Sie bei Facebook unter dem Kürzel D-Kultur diskutieren. Nebenbei können Sie aber auch noch klassisch Radio hören, zum Beispiel unsere Weltzeit. Nach den Nachrichten können Sie sich von Breslau verzaubern lassen. Wir stellen Ihnen ausführlich die schlesische Schönheit an der Oder vor. Das war die Ortszeit. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.